Damit das funktioniert und die Software auf den Geräten auch wirklich gut läuft, mit anderer Software Daten austauscht und gefahrlos installiert werden kann, macht Apple sehr strenge technische Vorgaben für die Software und gibt umfangreiche Standards vor, die Software fremder Coder erfüllen muss, damit sie auf der Plattform laufen darf. Nicht zuletzt zur leichteren Bedienung von Apps. An diesem Plattformgeschäft der großen Anbieter Google und Apple kann man einiges kritisieren. Vor allem Apples App Store trägt monopolistische Züge und verlangt von EntwicklerInnen meist 30% Gebühren. Viele Kritikpunkte hängen jedoch mit dem privatwirtschaftlichen Charakter der Plattformen zusammen, die auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind und einen natürlichen Hang zur Monopolbildung haben. Ein Staat unterliegt nicht dieser Dynamik und kann sich den Plattformgedanken daher auf neue Art zunutze machen, etwa um seine föderale Verwaltung zu digitalisieren. Was also bräuchten Bund und Länder, um eine Plattform aufzubauen, die staatliche und private EntwicklerInnen nutzen können, um Software für Gemeinden zu programmieren, die garantiert mit der anderen Software, die dort verwendet wird, zusammenarbeitet? Zunächst gibt es bestimmte Software-Bausteine, die fast jede Verwaltungsanwendung braucht. Nicht immer alle auf einmal, aber eigentlich mindestens immer einen von ihnen. BürgerInnen müssen sich ausweisen, sie müssen Dokumente digital unterschreiben. Die Verwaltungssoftware muss Zahlungen abwickeln sowie Daten speichern und mit anderer Software austauschen können. Diese Software-Bausteine werden aktuell laufend neu programmiert. Das Rad wird also dauernd neu erfunden. Mal rollt es rund, mal nicht, aber nie passt es auf alle Achsen. Versteht der Staat sich jedoch als Plattformanbieter, lässt er diese Softwarebausteine genau einmal programmieren und stellt sie dann allen zur Verfügung, die Verwaltungssoftware anbieten wollen. Baustein Identifikation. Einer der wichtigsten Bausteine für eine staatliche Plattform ist die Ausweisfunktion. Behörden müssen online oft erstmal sicherstellen, ist das wirklich Philipp Banse, der sich hier ummelden will? Das ist ein komplexes Problem, für das Deutschland überraschenderweise sogar eine ziemlich gute Lösung hat, die nur kaum jemand nutzt. Denn schon seit 2010 gibt es in deutschen Personalausweisen die EID-Funktion. Seit 2017 ist sie bei allen neu ausgegebenen Ausweisen automatisch aktiviert. EID ist eine digitale Erweiterung des Personalausweises aus Plastik. Mit dem eingebauten Chip können sich die BesitzerInnen des Ausweises zuverlässig im Internet authentifizieren. Das ging lange nur mit einem teuren Lesegerät, das kompliziert an einen PC angeschlossen werden musste, ein Grund, weshalb die Funktion kaum jemand nutzte. Um heute seinen Ausweis im Netz vorzulegen, reicht hingegen ein Smartphone mit NFC-Chip, den fast alle aktuellen Smartphones haben. Ja, man muss immer noch eine extra App starten und den Ausweis korrekt ans Smartphone halten, aber die EID-Funktion ist an sich sehr brauchbar. Die persönlichen Daten sind dezentral nur auf dem Ausweis gespeichert. Die ganze Technik ist sicher und kompatibel mit EU-Standards. Hätte Deutschland diese Technik ab 2010 konsequent unters Volk gebracht, beispielsweise mit praktischen Anwendungen, die die Leute motiviert hätten, die EID zu nutzen, wären wir heute ein großes Stück weiter. Stattdessen sind wir hier in ein klassisches Henne-Ei-Problem geraten. Weil es bis heute nur wenige sinnvolle Anwendungen für die EID gibt, kennen die meisten Menschen diese Funktion nicht oder haben ihre PIN vergessen. Und weil die EID fast niemand nutzt, programmiert auch kaum jemand Anwendungen dafür. Ergebnis? Nur die wenigsten nutzen den Personalausweis, um sich online zu identifizieren. In Dänemark sieht das völlig anders aus. Dort können alle Interaktionen mit den Behörden online stattfinden. Das funktioniert mit der App MitID, die in Dänemark fast jeder BürgerIn auf dem Handy hat. Diese App ermöglicht, sich sowohl im Netz als auch im realen Leben auszuweisen. Die deutsche Bundesregierung arbeitet derzeit an einer komplett virtuellen Variante des Personalausweises, die direkt auf dem Handy abgelegt wird. Die Plastikkarte wäre dann nicht mehr erforderlich, um sich online auszuweisen. Das wäre ein Fortschritt, weil für das Ausweisen im Netz dann niemand mehr seinen Plastikausweis ans Smartphone halten müsste. Ausweisen im Netz wäre für BürgerInnen einfacher. Theoretisch.